1. Zophar aus Namama began sein Antwort mit den Worten, 2. Mein Gedanken drängen mich zur Antwort, denn in mir stirnt es gewaltig, 3. Dich beleidigen Vorwurf horen muss und mein Verstand mir eine Widerung eingibt. 4. Weißt du denn nicht, dass es ein Uralte Wahrheit ist, die sich Menschengedenken bekannt ist? 5. Das die Freude der Gottlosen nur kurz warten das Glück des Frevelers lediglich einen Augenblick bestet? 6. Selbst wenn sein Hochmut bis zum Himmelreich und sich über die Wolken erhebt. 7. Word doch wie sein eigener Unrat für immer verschwinden, so dass die Genigen, die in eins sahen, fragen wer denn, wo ist er geblieben? 8. Verget spurlos wie ein Traum und word wie ein nachtlich Vision betrieben. 9. Das Orge, das in einst erblickt, word in nicht wiedersehen und in seinem früheren Ort word er niemals mehr zu finden sein. 10. Sein kinde müssen die Armen besänftigen und sein eigenen Hand müssen das unrechtmäßig erworben Gutsjurig geben. 11. Obwohl sein Nocken noch volle Jugendkraft sind, word dies Kraft mit im Zusammen im Grab enden. 12. Wenn das Bos in seinem Munsus schmeckt und es unter seiner Zunge verbirgt. 13. Indem es festholt, nicht loslassen will und es mitten in seinem Gormans Uruk behold. 14. Dann verwandelt sich sein Spies in seinen Eingeweiden zu Schlangengal in seinem Inneren. 15. Hat Reichtum verschlungen, doch muss in wieder ausbauen, denn Gott treibt in aus seinem Borch heraus. 16. Hat Nattengift eingesogen und die Zunge der Viper word in Toten. 17. Word sich nicht und den Bächen erfreuen können, noch und den überfließenden Stromen von Honig und Rahm. 18. Muss das erworben herausgeben und kann es nicht behalten, word kein Freud und dem handelten gut haben. 19. Denn hat die Armen unterdrückt und sie hilflos zu rückgelassen, hat ein Haus und sich gerissen, es aber nicht fertig gestellt. 20. Der in seinem Inneren kein Ruhe fand, word mit dem, waren hangt, nicht entkommen können. 21. Nichts entging seiner Gie, weshalb sein Besitz keinen Bestan haben word. 22. Mitten im Überfluss word in Angst befallen und die Volwuk des Elends word über in hier in Brechen. 23. Wenn seinen Borch füllen will, word got die Glut sein Zorns auf in Senden und sie in sein Eingeweid regnen lassen. 24. Wenn vor einer Eisenen Waff fleet, word in ein bronzener Bogen durchbohren. 25. Sieht, wie es von hinten kommt, und ein blitzender Pfeil durchdringt in, Schrecken umgeben in. 26. Als Unglück ist für sein Scharzer aufgespart, ein Führer, das nicht von Menschenhand entfacht word in Verzehren und den Rest in seinem Zelt vernichten. 27. Der Himmel word sein should offenbaren und die Erde word sich feinsligigen in erheben. 28. Der Ertrag seines Hauses word ins Elend führen, Weiserinnens Wasserum tag des Gottlichen Zorns. 29. Dies ist das Schicksal des Gottlosen Menschen von Satan Gottes und das Erbe, das im vom Höchsten Zugedacht word.